Es ist die wohl größte Sicherheitspanne in der Geschichte von Facebook. Und auch wenn sie weniger als 1% der Nutzer betrifft, bei mehr als 1 Milliarde aktiven Mitgliedern ist das immer noch eine stattliche Menge. Facebook geht derzeit von 6 Millionen Betroffenen aus. Ein Eintrag im firmeneigenen Sicherheitsblog erklärt das Problem. Facebook hat, bedingt durch einen Datenbankfehler, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen von Mitgliedern an andere Facebook-Nutzer weitergegeben, obwohl die Inhaber dieser Daten dem nicht zugestimmt haben. Facebook beschreibt den Fehler so: Ein Nutzer kann sein persönliches Adressbuch hochladen und dann versucht die Datenbank anhand der Namen und Adressen zugehörige Facebook-Mitglieder zu finden. Die schlägt Facebook dann dem ersten Nutzer als mögliche Freunde vor. Wenn dieser Nutzer nun aber seine Adresskartei wieder von Facebook herunterlädt, dann enthielt diese zeitweise Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die vorher gar nicht drin waren. Die Daten stammten aus den Adressbüchern anderer Nutzer, nicht von den Betroffenen selbst. Sie müssen also nicht stimmen, aber klar ist, sie wurden nicht zum Herunterladen freigegeben. Facebook hat das Problem inzwischen behoben. Die Firma hat nach eigenen Angaben derzeit keine Hinweise darauf, dass der Fehler professionell ausgenutzt wurde, um Adressdaten zu erbeuten. Trotzdem sei man bestürzt und beschämt, heißt es in dem Blog-Eintrag. Man habe die Aufsichtsbehörden in den USA, Kanada und Europa informiert und man werde die betroffenen Nutzer per E-Mail kontaktieren. Die Panne belegt, dass Facebook die Daten seiner Nutzer im Hintergrund zu einer großen Adresskartei zusammenführt. Die ist bei mehr als 1 Milliarde aktiven Mitgliedern natürlich riesig und wenn sich dann ein Fehler einschleicht, sind entsprechend viele Menschen betroffen.